Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstenson Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, niemand. Heute bin ich leider allein im Boot, aber ich habe gedacht, ich habe ein paar coole Geschichten so zum Erzählen. Mir ist einiges passiert und nächste Woche kann ich mir sie vielleicht gar nicht mehr merken. Zeittechnisch hat man heute ein kleines Problem, deswegen habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal gucken, ob was bei rumkommt. Vielleicht kriegt es hier auch niemand zu hören und ja, let's try it. Ich möchte direkt eigentlich beginnen mit einem kleinen Lowlight, weil irgendwie ist dieses Jahr oder beziehungsweise letzte Zeit, ich hoffe mal, aber dass es dieses Jahr dann sich auch ein bisschen legt. Und zwar habe ich das Problem, ich habe es ja schon bei den vorherigen Folgen ein bisschen erklärt gehabt, mir geht irgendwie alles kaputt, entweder bin ich selber verschuldet oder Sachen gehen halt kaputt, wie zum Beispiel mein Handy, das mir halt runtergefallen ist, war halt blöd, obwohl trotz Hülle halt das Display gesprungen ist. Das heißt, theoretisch könnte die Hülle einfach mal ein bisschen krasser sein und es wäre dem Handy nichts passiert, aber so ist es nun mal. Was aber gestern passiert ist, war noch ja mindestens genauso bitter. Und zwar habe ich Bibi gebeten, meine Haare zu rasieren oder halt zu schneiden. Dafür nehme ich aber meinen Barttrimmer, weil ein Haarschneider und Barttrimmer ist, glaube ich, einfach nur genau das Gleiche. Und dann fährt sie mir mit einem gut gewollten, schwungvollen Bewegung einmal quer über den Kopf drüber. Ich habe also schon die erste Spur an meinem Kopf sichtbar und dann all of a sudden setzt einfach das Rasiergerät aus und es ging nicht mehr an, da war irgendein Wackelkontakt am Stecker, ich konnte ihn dann zwar hin und her biegen, also ziemlich knapp vorne am Stecker war irgendwas kaputt, ja, aber er ist immer dann nur ganz kurz angegangen, also man konnte weder das Kabel dann noch so einer bestimmten Stellung halten, dass man irgendwie wenigstens dann noch einigermaßen die Frisur zu Ende bekommt, das war einfach komplett am Sack, das Ding. Klar, ich glaube, man hätte es auch irgendwie wieder zusammenlöten können oder sowas, aber das Ding ist eh schon so am Arsch. Also im Endeffekt könnte man vielleicht auch vermuten, ich hätte nur darauf gewartet, dass das Ding kaputt geht, dass ich mir was Neues holen kann. Aber sowas wirklich nicht. Also ich nutze gern Sachen, die ihren Zweck erfüllen, so lange wie möglich. Und ja, dann ist aber das Problem, ich kann da nicht so bleiben, deswegen mussten wir dann irgendeinen Ersatz auftreiben, also Bibi los zu ihren Eltern, hat dann einen Rasierer gefunden, der erst gar nicht funktioniert hat, dann hat sie ihn nochmal eingebracht, der hat funktioniert, aber so nach zweimal durch die Haare fahren ist immer innen drin dieses Teil, das die Klinge hin und her bewegt, also der Motor dreht sich im Kreis, da sitzt so eine, wie so eine Welle oder so eine Kupplung drauf und die bewegt dann die Scheren immer aneinander vorbei. Und dieses Teil ist immer so einen kleinen Millimeter rausgehüpft und dadurch hat sie aber keine Verbindung mehr zum Motor gehabt. Das heißt, der Dinger hat dann einfach auch leer gedreht, hat dann einfach mit einem hohen Ton weitergesurrt, aber die Messer haben sich nicht mehr bewegt. Das heißt, man musste jedes Mal oben so eine Kappe runter machen, das Ding wieder draufdrücken und dann konnte man weiter rasieren für 3-4 Züge oder wie das auch immer beim Rasieren, beim Kopf, beim Haare schneiden heißt, konnte man dann weitermachen. War brutal nervig. Ich habe mir aber allerdings direkt am Tag drauf beim Versandhaus meines Vertrauens einen neuen gekauft, der jetzt das Doppelte kostet wie der davor, also müsste auch logischerweise doppelt so gut sein. Habe ihn jetzt gerade das erste Mal ausprobiert, also ich habe mein Bart getrimmt, habe mich aber ein bisschen in der Größe vergriffen, deswegen ist er kürzer als sonst, aber der wächst eh schnell nach, von dem her ist nicht schlimm und sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also gefühlt muss ich mit dem wenig oft durch meinen Bart fahren, bis es gut aussieht. Deswegen, ja, vielleicht waren die 40 Euro, was ja eigentlich auch nicht viel ist für einen Rasierer, waren, denke ich mal, ganz gut investiert. Und ja, jetzt mal schauen, wie lange der Kollege hält. Ein weiterer Vorteil ist, weil beim alten der Akku schon am Arsch war, musste ich immer mit Kabel betreiben. Den hier kann ich jetzt einfach laden, hat einen USB-Anschluss, sprich, ich könnte den sogar zum Campen oder wo auch immer mitnehmen oder mit einer Powerbank wieder aufladen. Denke ich zwar nicht, dass ich es brauche, aber in der Theorie würde das gehen. So, ja, das war das Lowlight der letzten Woche. Wisst ihr also auch Bescheid? Ich denke, das hat jeder mal, also ich habe es schon von mehreren Leuten gehört, dass die ab und zu so einen Zeitraum haben, da gehen ganz, vor allem elektronische Geräte, ganz viele elektronische Geräte, also mit vielen manche vielleicht 3 oder 4, aber es ist ja schon eher was Selteneres, dass so ein Gerät kaputt geht, dass die dann einfach hintereinander kaputt gehen und man laufen dabei einfach Geräte zu ersetzen. Dann muss man sich kurz informieren, was ist da gut, was lohnt sich zu kaufen, soll ich noch 1 Euro mehr oder soll ich lieber den Bestseller hier oder wie auch da. Man muss auf jeden Fall Zeit aufwenden, was halt brutal nervig ist. Aber ich denk, das kennen viele, das Problem. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht teilt ihr da meine Gedanken und ich spreche das mal an. Und ja, war auch eine crazy Geschichte. So, jetzt muss ich aber einen Schluck für meine Flasche nehmen. Das ist der Nachteil, wenn man alleine ist. Dann müsste man immer kurz eine Pause machen, sonst kann ich trinken, wenn Willi redet. Jetzt muss ich einfach eine Pause machen und trinken, aber vielleicht gebe ich euch an der Stelle ein kleines ASMR vom Blubbern. So, damit hätte man das erledigt. Ich glaube, es muss noch ein paar Trinkpausen geben, weil ich bin es dann doch auch nicht so gewohnt, so viele Sätze und Wörter am Stück zu machen. Ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, die ganzen 45 Minuten zu füllen. Mal schauen. Wenn nicht, gibt es eine kurze Folge, aber ich finde es bei Podcasts immer cool, dass die regelmäßig rauskommen. Und wäre schade, wenn ihr am Freitag wirklich drauf wartet, habt euch extra den ganzen Tag freigenommen, um Carsten San Kruse zu hören. Und dann kommt einfach gar nichts. Das wäre ein bisschen schade. Und in meinem Kopf sehe ich lauter traurige Gesichter, die ich natürlich nicht trösten kann in dem Moment. Deswegen probieren wir es einfach so. Und ja, ich hoffe, es kommt annähernd an die anderen Folgen ran. Deswegen machen wir mal weiter. Was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Wir haben das rote Punkträtsel vom letzten Mal. Wäre aber auch komisch, wenn Willi das aufmacht und ich das deswegen nicht weitermachen kann. Was ich mir aber noch aufgeschrieben habe, und da denke ich, kann ich ganz gut drüber reden, wäre die letzte Wetten-Das-Folge. Also ich glaube, am Sonntag kam die raus. Ja genau, bei euch war es dann aber der vorletzte Sonntag. Nee, ich check's gar nicht. Wann waren die? Egal. Es kommen gerade nicht mehr viele Wetten-Das-Folgen, das war so eine Art Revival-Show. Und was das Coolste eigentlich an der Show war, nicht, also Gäste waren glaube ich auch da, ich habe nur ab der zweiten Hälfte geguckt, weil davor war noch Formel 1 Qualifying. Ja, dann muss ja am Samstag gewesen sein, nicht doppelt, denkt doch mal mit. Also am Samstag kam das und dann habe ich so ab der zweiten Hälfte mitbekommen, da war einmal eine richtig coole Wette, die ging da auch direkt los mit zwei Frauen, die ein Lied rhythmisch mit einem Klo und einer Klobürste gespielt haben. Also einer hat es gespielt, die andere hat es erraten. Unter 50 Songs mussten sie, ich glaube, 4 richtig haben und einen durften sie falsch machen. War richtig cool und meistens, also ich bin selber nicht drauf gekommen, aber wenn man es danach direkt gesagt bekommen hat, hat man gleich gewusst, ah ja, stimmt. Also im Endeffekt ist das, glaube ich, so eine Übungssache, war aber mega geil. Aber was viel cooler war einfach, dass direkt in dieser Folge, die jetzt seit langem wieder mal einfach präsent im Fernsehen war, gab es einfach direkt eine Baggerwette. Und Baggerwetten sind seit der Wetten-Das-Geschichte jeher einfach die geilsten Wetten. Und da hat sich ein Mann in den Bagger gesetzt, der behauptet hat, er schafft es, ihm zugeworfene Frisbees mit der Baggerschaufel zu fangen. Dabei darf die Frisbee nicht einfach nur in die Schaufel reinfliegen und er macht die dann zu, sondern er muss die wirklich vorne mit der Kante, oder die geht dann noch ums Eck rum, aber mit der Kante muss er quasi im Vorbeifliegen ganz genau die Frisbee zusammendrücken und sie dann in den Eimer reinwerfen. Eine sehr coole Wette, sah schon elegant aus, wie den Bagger bewegt hat. War ein crazy Bagger, war nicht so ein Stunny-Bagger, wie ihr vielleicht kennt, wenn ihr an der Baustelle vorbeifahrt, sondern sah irgendwie nach was aus, was ich so in einen Wald einsortieren würde. Also so eine Gabel, die so wie eine Hand eigentlich auch so gerundet ist und auch gar nicht innen drin viel befördern kann, aber deswegen wahrscheinlich ein bisschen präziser und ich glaube, die hat auch 1-2 Achsen mehr, wo man sie so crazy rumdrehen kann zur Seite und es sah dann auch manchmal ein bisschen aus wie so ein träger Wurm oder was, Wurm, aber die bewegen sich eigentlich nicht so schnell, aber der dann halt da so zubeißen will an die Frisbee und dann halt so immer ganz knapp vorbei. Er hat es natürlich auch geschafft, ein paar von den Frisbees zu fangen. Hat es leider nicht geschafft, das spoilere ich an der Stelle. Also, aber war cool. Die haben am Anfang hast du gedacht, safe, die brauchen die halbe Zeit und haben dann ihre, ich glaube, 5 Stück oder so mussten sie fangen. Haben sie dann hinbekommen. Ich würde den Teil von der Schuld auch ein bisschen auf die Frau, die Frisbees geworfen hat, wie sagt man, der die Schuld geben, weil die irgendwie zum Teil einfach mega weit weg von dem Baggerarm geworfen hat. Und er hat es dann trotzdem so versucht, aber da war der Bagger, wie schon gesagt, einfach nicht schnell genug. Und dann ging das alles ein bisschen vorbei. Aber war cool. Es gab auch ein kleines, wie sagt man, einen kleinen Auftritt von einem altbekannten Wetten-Das-Gesicht. Das fand ich mega cool, auch wie sie geredet haben, wie spontan der Tommy immer irgendwie auf irgendwelche Äußerungen von den anderen Promis oder von den Wettleuten eingeht. Fand ich richtig klasse. Dann die Hunziker ist auch eine Bereicherung auf jeden Fall für Wetten, dass. Die sagt zum Tommy auch liebevoll immer Tommy. Finde ich auch ganz nett irgendwie. Dann, ich habe viele Musik-Acts, glaube ich, verpasst. Aber waren, glaube ich, auch da. Die waren bei der Dart-Wette da, die habe ich dann auf YouTube nachträglich geguckt, weil die ist Wettkönig geworden, die war auch crazy und die war auch leider ein bisschen arg knapp. Also wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr es gut nachgucken. Ich denke, selbst obwohl ich euch jetzt ein paar Wetten verraten habe, ist trotzdem eine schöne und stimmige und schlüssige Show, die ihr euch reinfahren könnt. Vielleicht, wartet mal, machen wir das doch einfach so. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ja, damit ist die Empfehlung der Woche ausgesprochen. Also Jingle kam jetzt hinterher, habe ich leider verpeilt an der Stelle, obwohl eigentlich finde ich so auch ganz cool. Schaut euch Wetten, dass an, meine Empfehlung der Woche. Ich will euch nicht unempfohlen lassen, sagt man das so? Nee, sagt man nicht. Naja, egal. Genau, was habe ich noch für nice Sachen aufgeschrieben? Genau, wir waren vorher schon da dabei, dass mein Handy kaputt ist und wir hatten es ja in der Folge, dass ich mir jetzt das Neue geholt habe. Es ist letzten Freitag bei mir angekommen, also wenn ihr es hört, an dem Freitag davor. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe es direkt auf eine Wanderung mitgenommen, habe ein paar Bilder gemacht. Es hat sich nicht übertrieben viel verändert. Was geil ist, ist das Display, das ist einfach jetzt brutal flüssig. Da gewöhnt man sich, glaube ich, auch ein bisschen zu schnell dran, aber wenn man das erste Mal sieht, dann flasht es einen schon mega. Ich habe noch gar nicht alle Funktionen überhaupt ausprobiert. Was aber ganz gut geklappt hat, ist dieses vom alten aufs neue Handy. Das hat bestimmt, also viele von euch, die es hören, haben es bestimmt schon mal gemacht. Das erkennt sich gegenseitig, weil die halt miteinander rumfunken, die Handys. Und dann fragt er dich, ich habe ein neues Handy gefunden, das ist bestimmt deins, willst du es nicht einrichten? Dann hebt man mit der Kamera von dem alten Handy, glaube ich, über so eine Wolke, die dann so rumschwirrt drüber, da werden die dann quasi, die finden sich dann gegenseitig oder beziehungsweise wird sichergestellt, dass das auch wirklich das ist, was da daneben liegt. Und dann überträgt er die ganzen Daten, das heißt, man wartet einfach eine Weile und irgendwann startet, glaube ich, das Handy neu und ab da könnt ihr einfach das Neue benutzen. Was ihr machen müsst in dem Fall ist, euch meistens irgendwo neu anzumelden, also gerade bei irgendwelchen Portalen oder wie auch immer. Bei vielen Sachen ist man schon auch direkt angemeldet und jetzt komme ich zu einem weiteren Lowlight und zwar bei den ganzen Banking-Apps. Also es ist noch nicht so lang, dass ich erstens bei so vielen Banken, verschiedenen Banken bin und auch viele Banking-Apps auf dem Handy besitzt. Früher habe ich das einfach alles im Browser gemacht und dann schön mit der Girokarte in den TAN-Generator, den man dann bei flackerndem Licht an den Monitor halten muss. Das habe ich immer schön brav gemacht, weil mir das Handy ein bisschen unsafe war. Jetzt bin ich aber zu faul geworden, habe es alles aufs Handy drauf geklatscht. Und jetzt bin ich halt bei den ganzen Banken ausgeloggt. Und weil ich alle Banking-Apps immer einfach mit meinem Gesicht entsperrt hat, weiß ich natürlich nimmer, was ich eingegeben habe, um mich da anzumelden. Habe irgendwelche Zettel rausgekramt, habe das alles probiert. Habe das dreimal probiert, wurde direkt gesperrt. Dann habe ich es versucht, über die Telefon-Hotline von dieser Bank oder von diesen Banken wieder zu entsperren. Und das hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Ich habe irgendwelche Pins ändern können, aber das sind niemals die Pins, oder werden zumindest anders bezeichnet, wie die Pins, die ich dann am Handy eingeben muss. Und naja, das war ein bisschen chaotisch. Und ich habe es auch einfach nicht hinbekommen. Das heißt, ich schiebe diesen Anmeldeprozess jetzt vor mir her, dadurch, dass das nicht meine Hauptbank, obwohl das eine ist schon meine Hauptbank, aber die andere, die benutze ich nur für Aktien und so ein Kram, da ist nicht so wichtig, weil die lasse ich eh einfach da rumliegen, aber in meinem Kopf und oder auf meiner To-Do-Liste schwebt halt die ganze Zeit dieses Ding und ich habe einfach gar keinen Bock mehr, weil ich es jetzt schon zweimal probiert habe und zweimal habe ich es nicht hinbekommen. Falls mir da irgendjemand helfen kann, dann bitte gerne melden. Ich bin einfach viel zu blöd dazu. Vielleicht wäre es auch viel einfacher, wenn an dem Telefon nicht einfach eine Ansage wäre, sondern ein Mitarbeiter, mit dem ich reden könnte. Der könnte das vielleicht einfach entsperren, aber ich habe mich dazu entschieden, keine Kontoführungsgebühren zu zahlen und direkt zu so einer Online-Bank zu gehen. Ja, das habe ich jetzt davon, könnte man vielleicht so sagen. Vielleicht könnte es auch, kann man das auch einreihen in diese ganzen Sachen, die einfach gerade nicht funktionieren und weshalb ich brutal wenig Zeit habe, um meine Freizeit nicht mit irgendeinem nervigen Krusch zu gestalten. Naja, im Endeffekt muss ich es ja nur einmal hinkriegen, dann tut's wieder und dann sollte ich einfach so lange wie möglich bei meinem jetzigen Handy bleiben, dann bleibt mir der ganze Quatsch erspart in Zukunft. Ja, jetzt muss ich nochmal trinken. Ich habe beim Intro auch schon getrunken, das war eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht muss ich einfach in der Zeit einen Trink-Jingle abballern, dass ich trinken kann und ihr aber nicht gelangweilt wartet, bis ihr meine Stimme wieder hört. Habe ich aber leider keins. Kein Trink-Jingle. Genau. Jetzt ist so ein Ding, jetzt habe ich so ein paar Sachen von der Liste abgehakt. Und jetzt fühle ich mich wieder alleine, weil an der Stelle kann ich mich sonst auf Willi ein bisschen verlassen, dass da irgendwas von seiner Seite kommt, beziehungsweise werden wir an der Stelle schon viel weiter, weil wir ja im Abwechseln reden. Und wenn ich alles, was ich jetzt gesagt habe, hätte sagen wollen und Willi auch die gleiche Menge, dann wäre die Folge schon fast vorbei. Deswegen, ja, aber vorher habe ich mir auch überlegt, wo ich das die Idee hatte, ja, dann mache ich einfach alleine, ich probiere es einfach mal. Habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich ganz gern Sachen allein mache. Ich glaube, das ist nicht jeder so wie ich. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Sachen allein mache, also ich gehe nicht, wenn ich joggen gehe, gehe ich nicht in einer Laufgruppe laufen, hat auch was, damit motiviert man sich gegenseitig. Ich gehe gerne allein joggen. Manchmal höre ich dabei Podcasts, wenn ich mich nicht mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen will. Und manchmal höre ich einfach Musik. Und dann habe ich meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit, einfach mich komplett mit mir selber zu beschäftigen, weil der restliche Tag über ist immer irgendjemand da, man ist auf Arbeit, hat halt die Kollegen, muss sich auf die Arbeit konzentrieren, aber hat immer irgendwas, was einen beschäftigt. Aber bei allen anderen Tätigkeiten habe ich meistens immer irgendwas um mich rum, wo ich mich dann ablenke, ein Handy, wo ich dann WhatsApp-Status angucke, Instagram, auf TikTok rumschimmel. Und in der Zeit kann ich ja nicht über das denken, was mich eigentlich beschäftigt, aber beim Laufen habe ich nichts, da bin ich, mache ich was, was mich anstrengt, was mir auch gut tut, aber mein Kopf ist komplett frei und ich habe auch das Gefühl, gerade bei solchen Sachen ist er freier, wie wenn ich mich einfach hinsetze und sage, okay, jetzt denke ich über das nach oder das nach. Deswegen ist dieses Alleinsein, also ich muss ja nicht beim Sport sein, aber meistens, auch wenn man irgendwo nur in der Gegend alleine rumspaziert, dann kann man sehr gut irgendwie, man sagt abschalten, obwohl eigentlich man gerade da sein Gehirn für die wirklich wichtigen Sachen einschaltet, also die Sachen, die man, keine Ahnung, im Privatleben hat. Es gibt immer irgendwas, was einen beschäftigt, wo man drüber nachdenken sollte. Und da irgendwie klare Gedanken zu fassen, ist für mich persönlich da an der Stelle am besten möglich. Ja, das wollte ich zum Alleinsein erzählen. Immer diese awkward Pausen zwischendrin, wenn man nicht weiß, was man am besten anknüpfen kann, weil durch so einen Dialog entsteht halt immer wieder neues Thema. Das heißt, dieser Podcast-Mode, wo man sich einfach die ganze Zeit Bälle hin und her schiebt und dann fällt dem wieder das ein und dann erwähnt der andere was. Und das kommt gerade alles andere als ins Laufen. Aber ich glaube, das könnte theoretisch auch funktionieren. Nur muss man da ein bisschen drin sein. Jetzt gucke ich mal, wir haben ein Bubble-Update noch. Bin ich gerade in der Bubble drin? Wir haben das Musik-Update. Zum Musik-Update. Ich spiele es mal hier. Jo, weil es so nice war, hier das kleine Jingle, aber Kleine Vorwarnung, wir machen das an der Stelle nicht. Das wäre der größte Quatsch, den man machen kann. Die Musikkategorie ist die Kategorie, in der wir uns ein Album ausgesucht haben. Das ist schon passiert, sage ich gleich nochmal, welches das ist. Also, wenn ihr es nicht geschafft habt, das bis heute anzuhören, dann hört es euch einfach die nächste Woche an, weil wir verschieben es einfach um eine Woche. Das dürfte kein Problem sein. Wir hören es uns an und danach babbeln wir ein bisschen drüber, sagen unsere Meinung, sagen, ob wir es behalten, ob es was für uns ist, ob wir da irgendwas Neues entdeckt haben, wie auch immer. Das Album ist Yellow Tape 2 von Key Glock. Ich habe es letztes Mal schon beschrieben, der Nick fand es sehr witzig. Key wie der Schlüssel, Glock wie die Glock. Pow, pow, pow. Und was mir heute aufgefallen ist, das kann ich vielleicht dazu sagen, das beschreibt ja noch nicht die, was wirklich da drin vorkommt in dem Album, dass ja immer mehr gerade diese Albumcover sich ab und zu mal bewegen. Und wenn man das erste Mal sieht, dann stolpert man da ein bisschen drüber. Und bei dem Album ist es auch so, ich glaube, wo es am Freitag, wo ich es mir gespeichert habe, oder man konnte sich das Album ja sogar vorher schon speichern, und wenn es dann rauskommt, dann werden die ganzen restlichen Lieder angezeigt. Das Albumcover bewegt sich. Also ich habe das erste Mal ein bewegtes Albumcover bei dem Prince-Album gesehen. Da hat sich aber, glaube ich, nur irgendwas gedreht neben ihm, irgendwie ein Dollarzeichen oder ein Notenschlüssel oder irgendwie sowas. Dann habe ich es beim Justin Bieber Album gesehen, der war wie in so einem Tunnel drin und drumherum so grüne Speedlines und die haben so ein bisschen rumgeflackert, aber bei dem Album ist einfach alles auf die Spitze getrieben worden. Da sind ja die gelben Autos im Hintergrund, da bumpt eins davon ein bisschen, also es hebt ein bisschen vorne hoch und runter, dann sind Blitze drin, Regen, im Hintergrund kommt irgend so ein creepy Gesicht, ich weiß gar nicht, ob das der Kerl ist, dann zoomt die Kamera kurz auf den Kerl, der da neben den Autos steht, also der Key Glock selber. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, also zu der Art von Album passt es eigentlich ganz cool. Davor war ich mir nicht so sicher, also beim Justin Bieber Album hat mir das nicht so gut gefallen mit dem Albumcover. Deswegen, hier, ich kann ja mal gucken, ob das bei Spotify auch so ist. Das interessiert mich jetzt. Könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr vielleicht auch das bei irgendeinem, wie gesagt, mir ist nur bei den drei aufgefallen. Vielleicht habt ihr ja nochmal irgendein Album gesehen. Nein, ich will nicht 2021 Rapped ansehen. Nein. Yellow Tape 2, bewegt sich es auch? Nee, da bewegt sich es nicht. Aha, ja gut. Dann bringt euch das gar nicht so viel, was ich euch jetzt gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, ob das was Spezielles von Apple Music ist. Naja, vielleicht können wir das auch in den Status ballern oder so. Da mache ich mir jetzt gleich mal einen Marker an der Stelle. Dann machen wir einfach da so ein kleines Video oder speichern uns das irgendwo und machen es in Status. Dann müsst ihr nicht selber danach gucken. Vor allem, ihr könnt es ja, wenn ihr kein Apple Music habt, auch schlecht nachgucken. Deswegen an der Stelle, hört es euch an. Wir sprechen in der nächsten Folge drüber und dann kommen wir, soll ich eine Kategorie machen, ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich eine Kategorie, da wollte ich schon ewig lang drüber reden, aber ich wollte eigentlich einen Jingle machen, aber wie es aussieht, sind alle Wochenenden eh so voll, dass es gar nichts wird. Deswegen hier mein kleiner und feiner Emoji-Vorschlag. Emoji-Vorschlag. Das war der Jingle, viel Spaß damit. Und zwar ist mein Emoji-Vorschlag ein vollgefressener Mensch. Weil es gab die Situation in dem Chat und ich denke auch, wenn man das mal hat, dann wird man das auch verwenden. Da war jemand da, der hat, oder war eine Gruppe, haben hin und her geschrieben, und ist eine Pokémon-Gruppe und dann ging es drum, ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen draußen rumlaufen und hier und da. Dann hat einige gemeint, ja, ich kann heute nicht mehr laufen, ich habe viel zu viel gefressen. Bei uns gab es Raclette und da habe ich gesagt, oh ja, Raclette, da ist mir immer brutal voll gefressen oder wie auch immer. Und dann wollte ich ein Emoji machen von jemand, der komplett voll gefressen ist. Also, Entschuldigung. Und was ich dann benutzt habe, war einfach die schwangere Frau, die hebt ja auch oder streichelt ihren Bauch so. Ist halt blöd, weil es halt immer eine Frau ist und man sieht es auch, die hat glaube ich einen lilanen Pulli an oder so. Aber im Anbetracht der Situation wäre es glaube ich schon angemessen, wenn es da eine kleine Änderung gibt, ein kleines Männchen, das vielleicht sogar liegt oder auf dem Sofa. Ich stelle mir mich dann auf dem Sofa vor, wie ich einfach keinen Schritt mehr vor und zurück bewegen kann. Das wäre, glaub schon angemessen. Ne? Natürlich kann man mit Auswahl, oder es gibt dann eh immer drei Stück, Männlein, Weiblein, divers, also jeweils drei Personen, die alle ihren Bauch streicheln und vielleicht sogar im Gesicht, wenn man das auch erkennen kann. Ich glaube, das sieht man auch ein bisschen. So nicht so diese Backen zusammenkneifen, wie wenn man erbrechen muss, aber so dieses Erschöpftsein vom Essen in sein Mundloch reinschieben. Irgendwie so in die Richtung. Da wäre ich, glaube, also wenn jemand begabt ist im Zeichnen oder wenn ihr unbegabt seid, packt Paint aus und malt mir einen kleinen Emoji-Vorschlag für einen vollgefressenen Mensch oder schreibt mir, wenn ihr auch eine Chat-Situation hattet in jüngster Vergangenheit oder auch was, an das ihr euch einfach gut erinnern könnt, eigentlich umso besser, weil dann muss es ja wirklich was sein, wo man sagt, ja, hätte ich mal vor 3 Jahren, als ich mit dem Ruben geschrieben habe, das Emoji dafür gehabt, wie auch immer, vielleicht auch eins von denen, die ich schon genannt habe, von jemandem, der den Hut hebt, Chapeau, Ruben habe ich gerade gesagt, ja, ich glaube, es war der Ruben, dann schreibt einfach euren Vorschlag, vielleicht können wir den hier anbringen, wir werfen auch gerne ein kleines Shoutout, dann, wenn ihr uns was einschickt, und ansonsten könnt ihr auch gerne diesen Vorschlag oder einen von den letzten Vorschlägen einfach aufmalen. Ihr könnt auch ganz oldschool einfach einen Bleistift und ein paar Buntstifte, ihr könnt euren Wassermalkasten rausholen. Malt einfach ein kleines Bildle von einem Emoji, der noch fehlt, und schickt den uns oder mir, je nachdem. Es kommt schon, Hauptsache, an einen von uns oder an unseren Instagram-Kanal oder per Mail. Aber da weiß ich gar nicht, ob da überhaupt jemand reinschaut. Da fühlt sich, glaube ich, niemand so verpflichtet. Nehmt lieber die bisschen gängigeren Mittel. Ansonsten kann es sein, wir kommen erst in einem Jahr zu eurem Vorschlag, weil wir da nicht wirklich regelmäßig reingucken. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Vielleicht ist wieder ein Kuchen drin für die beste Einsendung. Mal gucken, das will ich jetzt hier an der Stelle nicht versprechen. Das wäre ein bisschen fies, aber ja. Genau. Da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe irgendein Geräusch gehört. Wie wenn jemand reingekommen ist. Ich habe das häufig, dass ich denke, ich höre irgendwie Geräusche von jemandem. Dann gucke ich und da ist niemand da. Also irgendwas bewegt sich hier immer in der Wohnung. Oder ich mache zufällig irgendwas. Und dadurch, dass ich Kopfhörer auf habe, checke ich es nicht, dass ich das gerade selber produziert habe, das Geräusch. Ah, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, eigentlich wollte ich es Willi fragen, aber ich kann es euch fragen, weil ich denke, ihr seid auch, also von den Leuten, von denen ich es weiß, die den hören, die müssten es auch so oder so ähnlich erlebt haben. Und zwar, wie man früher einfach vorm Rechner saß, ICQ aufgemacht hat und gewartet hat, bis jemand schreibt. Mal eine Benachrichtigung bekommen, wenn jemand online geht, dann denkt man, oh, die Susi ist wieder online, dann schreibe ich mal mit der Susi. Oder man sieht, glaube ich, auch, wenn jemand anfängt. Nee, ich weiß gar nicht. Das war, glaube ich, irgendwie so ein Sonderprogramm, dass man gesehen hat, wenn jemand einem anfängt, eine Nachricht zu tippen ins Chatfenster. Das war auch crazy. Aber einfach verrückt, wie man heutzutage chattet mal so nebenbei. Das ist so meistens auch ein Mittel zum Zweck. Man organisiert sich, man tauscht irgendwelche Sachen aus. Aber früher hat man sich gesagt, ich setze mich hin und jetzt chatte ich einfach für eine halbe Stunde, für eine Stunde, wie auch immer. Und man musste auch, also ich zumindest, wir hatten noch kein DSL zu Hause. Wir mussten uns DSL mit im Sinne von Flatrate und so, das war früher gar nicht. Vielleicht für die Jüngeren, die es hören, früher musste man für jeden einzelnen Kilobyte, der durch die Leitung gejagt ist und eure, was hat man früher, hat man keine Emojis gehabt, früher hat man kleiner Dreis, also die Herzen, die ASCII-Herzen, durch die Leitung geballert hat, für jedes von den einzelnen Zeichen musste man zahlen. Wenn man irgendwas updaten musste, ICQ oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, ob man das früher geupdatet hat, dann musste man das runterladen, musste man alles zahlen. Also wie lange war das ungefähr? Ich weiß gar nicht. Schwierig zu schätzen. Sachen von früher kann ich eh schlecht schätzen. Aber da musste man das Kabel nehmen, musste das Telefon ausstecken. Das heißt, in der Zeit, wo ich mit Leuten im Internet, meistens Freunden, gechattet habe, musste ich das Telefon ausstecken und derzeit konnte niemand telefonieren. Uns konnten auch keine Telefon Anrufe durchkommen. Also wenn irgendeine Freundin von meiner Mutter versucht hat, sie zu erreichen, ging das nicht, weil ich war im Internet und habe mir schön die Bits und Bytes aus dem Internet rausgesaugt und ich weiß gar nicht, was man früher gemacht hat. Man hat früher Slider Lama gezockt. War direkt in ICQ drin. Das war schon das höchste der Gefühle, wenn man da mal irgendwas zerlegt hat. Ja, ist eigentlich verrückt, der Gedanke. Man sitzt da und sich einfach, man hat sich extra eingewählt und dann war einfach niemand online. Was macht man dann? Ich weiß gar nicht, ob man sich sogar verabredet hat. Oh, treffen wir uns um 4 Uhr bei ICQ? Klingt so, als könnte man das sagen, aber keine Ahnung, ob ich das tatsächlich selber gemacht habe. ICQ war gut. Ich könnte noch erraten, die ICQ-Nummer. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr oder so mir mal die ICQ-App runtergeladen, was halt heutzutage völliger Schwachsinn ist, weil die bietet keinen Mehrwert zu den Apps, die gerade aktuell irgendwie umherkreisen. Runtergeladen und konnte mich anmelden, weil ich sowohl die Nummer wusste und das Passwort von damals. Also irgendwie war das schon sehr, sehr prägend für mich, wenn ich mir das so genau nach ganz vielen Jahren noch merken kann. Also ICQ war safe eine gute Zeit. Außer da, wo sie den Affen irgendwie so modernisiert haben, da gab es, glaube ich, ein Update auf ICQ 6 oder sowas. Und dann gab es eine Kooperation mit Pro7. Wenn man das dann bei Pro7 runtergeladen hat, dann sah das irgendwie alles rot aus, aber es war einfach hässlich wie die Nacht. Deswegen, das wollte kein Mensch haben. Die Coolen, wie ich auch einer war, natürlich, haben sich QIP runtergeladen. Das hat dann die ICQ-Server verwendet, aber hatte halt gerade so Features wie, du siehst, wenn dir jemand schreibt, also kriegst schon eine Nachricht, dann könntest du sofort reagieren, keine Ahnung. Hat wahrscheinlich in seltenen Fällen Sinn gemacht. Was man aber dafür dort nicht machen konnte, war die Spiele spielen. Das heißt, dafür hat man sich dann trotzdem wieder ins normale ICQ einloggen müssen und da konnte man dann spielen. Aber gerade was Schreiben angeht, war das so dieses Programm, wo ein bisschen schlichter in allen Sinnen, also ein bisschen aufgeräumt. Das hat mir einfach optisch besser gefallen, weil es nicht so verspielt war. Vor allem die neue ICQ-Version. Könnte ich eigentlich auch mal hier einen kleinen ICQ-Post machen, wie das früher aussah. Da gibt es bestimmt noch Bilder an der Stelle. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich den Takt gewechselt. Das ist falsch. Zweiter Locator, da ist immer richtig. Okay. Dass ihr das im Status vielleicht nachverfolgen könnt, was da abgeht. Ja, das habe ich schon ewig lang auf der Liste stehen, aber irgendwie hat es, wenn Willi im Start war, nie gepasst, deswegen gar nicht schlecht. Jetzt kann ich richtig viel von der Liste abarbeiten. Vielleicht habe ich dann nächste Woche einfach gar nichts. Beziehungsweise fällt mir gerade ein, das hier ist eigentlich die 50. Folge. Das heißt, das ist das große, wie sagt man, Half-Century-Anniversary Super-Mega-Special-Edition. Und ich muss ja einfach alleine machen. Ist schon ein bisschen traurig. Aber ist okay. Wie gesagt, vorher habe ich ja gemeint, ich mache gern Sachen allein. Deswegen fand ich es auch spannend, ob ich das überhaupt hinbekomme. Ne, wie lange haben wir jetzt schon? 33 Minuten? Ne, 45 Minuten Folge selber irgendwie zu rocken, irgendwie rumzukriegen. Ist auch ganz komisch, wenn man sich aufnimmt. Vor allem, wenn ich nachher schneiden muss, stolper ich so oft über meine eigene Stimme, weil ich gar nicht. Das kennt jeder, wenn ihr ein Video von euch seht, wo ihr redet oder vor allem, wenn ihr singt, das ist ganz, was ganz komisches, man denkt, es klingt falsch, aber bei allen anderen klingt es halt richtig, weil die kennen euch nur so, ihr habt euch irgendwie so eine, glaube ich, irgendwo gelesen oder in irgendeiner Doku gesehen, dieses, wieso man sich selber, also es ist irgendein akustisches Gegebenheit halt, wieso man sich selber anders hört, wie man nachher aufgenommen von einem Mikro klingt. Und irgendwie gibt es da einen Trick, indem man seinen Mund, also wenn man seitlich die Hände neben seine Backen macht und dann redet, dann ist dieser Effekt, der entsteht, der nachher den Unterschied macht zwischen dem, wie ihr denkt, dass eure Stimme klingt und sie auf dem Video klingt oder auf der Audioaufnahme, der tut den Effekt quasi wieder rückgängig machen, sodass ihr so klingt wie auf dem Video. Ein bisschen schwierig zu beschreiben. Sieht ein bisschen dupplig aus. Also einfach die Hände flach machen, dann so, dass die Handflächen durchzeigen und dann tut ihr sie rechts und links von euren Backen, sodass ihr so eine Trennscheibe zwischen Mund und Ohren macht. Und wenn ihr dann redet, dann sollte das, ich glaube, ich habe es mal ausprobiert, zwar nicht genauso wie auf dem Video, aber es macht einen Unterschied und es geht dann in die Richtung. Könnt ihr mal an der Stelle, am besten tut das gleich ausprobieren und einfach mal reden und euch drüber wundern, ob es was ändert. Sieht bestimmt witzig aus. Also wenn ich jemanden sehe, der das macht, aber ich glaube, ich sehe euch eh nicht beim Podcast hören. Ich glaube, niemand sieht auch mich beim Podcast hören. Das wäre, glaube ich, klasse. Genau. Habe ich ein Bubble-Update? Ja, eigentlich können wir das ballern. Wir machen ein kleines Bubble-Update. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist jetzt hundertprozentig passend, aber seht ihr ja dann. Bubble-Update. Jo, Jingles, Jingles, Jingles. Alles für euch. Alles mit Mühe und Liebe eingespielt, eingesungen und produziert. Mein kleines Bubble-Update ist auch Bezug nehmend auf meine aktuelle Situation, also die Situation, Sachen gehen kaputt. Eine weitere Sache, nämlich die kaputt gegangen ist, ist der Thermomix. Thermomix macht Probleme und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich habe auch andere Thermomixe schon mal, ich habe meinen eigenen, glaube ich, auch schon mal zerlegt, aber ich habe den von meiner Schwester schon mal repariert und das ist meistens relativ einfach. Man hat nur Angst, weil es ein teures Gerät ist. Auch Handys reparieren habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Man hat viel zu viel Angst. Man sollte einfach mal in Ruhe das bei YouTube eingeben. Erstmal muss man natürlich gucken, was kann denn kaputt sein. Beim Handy, wenn das Display gebrochen ist, weiß man klar, okay, das Display muss getauscht werden. Aber wenn man den einschaltet, dann geht er direkt aus und sagt Fehler C161 ist es, glaube ich, oder 151. Man weiß nicht, was abgeht. Und eigentlich will Vorwerk in dem Fall, dass wir das Gerät einschicken und dann zahlt man 150, 200 Euro, wie auch immer, dass die das reparieren. Aber auf YouTube, dadurch, dass es ja ein wirklich gängiges Gerät ist, ist in vielen Haushalten vertreten, findet man sehr viele, sehr anschauliche, sehr einfache Anleitungen, wie man das einfach selber macht. Und ich habe das jetzt schon, glaube ich, eine Woche vor mir hergeschoben, aber auch, weil ich wenig Zeit hatte, das zu reparieren. Gestern habe ich dann mal gesagt, jetzt gucke ich mal das Video an, wie der das macht in dem Video und lass es mir erklären. Und es ist wirklich so einfach. Man muss sich einfach einen Klebstoff, also so eine Art Sekundenkleber und ein Granulat, dass man wieder Material aufbauen kann, muss man an diese Ärmchen ran, also muss die abschrauben, das geht auch relativ einfach, diese Ärmchen wieder anbringen, so dass das Spiel, das durch das ganze Bewegen entstanden ist, wieder rausgeht und dadurch irgendein Sensor betätigt wird, damit der Fehler nicht mehr kommt. Also die Überprüfung, ist der Deckel drauf, ist der Topf so fest jetzt mit dem Thermomix verbunden, dass wenn der Motor angeht, nichts durch die Küche fliegt oder schießt. Ja, da sind noch weitere Sachen, die ich reparieren muss. Was war es noch? Ach ja, der eigentlich auch ein großes Bubble-Update, der Camper. Ich bin seit Corona jetzt auch im Camper-Business drin. Bibi und ich, wir haben uns einen Camper gekauft. Reden wir ein anderes Mal drüber. Aber in dem Camper ist der Kühlschrank kaputt. Den habe ich jetzt schon das dritte Mal versucht zu reparieren. Also die ersten zwei Sachen haben manchmal was gebracht, aber glaube nicht zu 100%. Und jetzt habe ich mir Kühlleitpaste, also das gleiche Zeug, nur ein bisschen in einer anderen Beschaffenheit, wie das, was man beim Computer auf dem Prozessor drauf macht. Da klebt man dann den Prozessorkühler drauf, damit die Wärme, die beim Prozessor entsteht, gut wegkommt. Das gleiche braucht man beim Kühlschrank. Da ist ein Wärmetauscher. Der Kühlschrank ist innen kalt. Hinten am Kühlschrank sind meistens Rohre, die warm werden. Und das kann ich jetzt wirklich nicht erklären, wie das funktioniert. Das sollte ich mir vielleicht mal einlesen, wie ein Wärmetauscher funktioniert. Aber auf jeden Fall ist der Kontakt, wo dann diese Kälteabgabe passiert, da ist auch diese Wärmeleitpaste drunter und das ist jetzt der nächste Schritt im Versuch, das Ding zu reparieren, dass ich da drin das abschraube. Das sind so Kühlrippen aus Alu und da ist drunter die Wärmeleitpaste, die soll anscheinend, habe ich auch durch YouTube rausgefunden, ein bisschen eintrocknen und wenn man die einfach erneuert, einfach eine kleine Tube, auch beim Versandhaus meines Vertrauens Amazon bestellt und die dann einfach aufgebracht und dann wieder gucken, ob es tut. Das ist das Nächste auf meiner To-Do-Liste, was Reparaturen angeht. Ich kann gleich mal gucken, ob es da nochmal was hat, was ich jetzt vergessen habe. Ja, ich habe mir auch überlegt, das Handy, was mir runtergefallen ist, zu reparieren, ist auch möglich, aber anscheinend kaufen kann, kommt da eine blöde Meldung, dass das Display nicht original ist und demjenigen, der das dann danach benutzen will, dem will ich das auch nicht zumuten, deswegen verkaufe ich es vermutlich als defekt, aber das muss ich mir noch überlegen. So, wo ist meine Erinnerungen? Nee, das war's. Reparieren danach dann erstmal nichts mehr. Aber wer weiß, was bis dahin kaputt geht und ich vielleicht deswegen nochmal daran muss. Ja, gerade eben ist mir noch irgendwas eingefallen. Genau, apropos Amazon. Das vielleicht als kleine Empfehlung, habe ich jetzt aber vorher leider schon rausgehauen. Egal, dann als kleiner Tipp. Wenn ihr auf Amazon viel bestellt und viel ist einfach größer 1 oder größer 2, wenn ihr mehr als 2 Sachen im Jahr bei Amazon bestellt, denke ich mal, lohnt sich's, smile.amazon.com.de, ist glaube ich egal, zu verwenden oder in der Amazon-App, falls ihr alles auf dem Handy bestellt, zu hinterlegen, dass ihr einen Teil von dem Geld, das ihr von dem Produkt, das ihr kauft, also ihr müsst da nicht mehr zahlen, aber einen Teil von dem Geld gibt Amazon ab an eine gemeinnützige Organisation. Haben wir das schon mal empfohlen? Das kommt mir gerade so vor, als hätte ich schon mal gesagt. Egal, man kann es nicht oft genug wiederholen. Das heißt, irgendeine Organisation, meine Empfehlung ist da die Lebenshilfe von Backnang. Die, da habe ich auch schon mit der, wie sagt man, mit der Führerin, nee, mit der Besitzerin, nee, mit der Leiterin, mit der Chefin von Lebenshilfe gesprochen. Sie hat gesagt, ohne dass sie da jemals Werbung dafür gemacht hat, ist da Betrag X zustande gekommen und es funktioniert alles buttrig weich. Also das Geld kommt wirklich an deine Organisation an. Das ist nicht so ein Ding, wo Amazon irgendwie besser dastehen will. Die helfen da wirklich. Und es ist anscheinend so unkompliziert für die Organisation. Die müssen da nicht irgendwie großen Hickhack, keine Ahnung, machen. Die kriegen einfach wirklich einfach prozentual was davon ab. Das heißt, tragt es ein, tut euer Lesezeichen so ändern, dass ihr direkt auf die smile.amazon.de Seite kommt. Ich check das jetzt gleich nochmal. Und ich mache mir hier einen Lokator. Dass ihr auf die Seite kommt, ich check mal kurz nochmal den Link, der kommt dann auf jeden Fall auch im Status. Wenn ihr das eh schon macht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Genau, einfach smile. Vor den normalen Amazon-Link schreiben, dann steht auch links oben smile.amazon.de. Und ansonsten sieht die Seite 1:1 gleich aus. Also ihr habt da gar keinen Nachteil, ihr müsst euch nicht umgewöhnen, das ist nicht irgendwas Kompliziertes. Und am Ende, wenn ihr bezahlt habt, steht dran, dass da wieder was an die Organisation geht. Also da steht der Name, ihr könnt ihr auch einmal aussuchen, was das sein soll. Und ihr könnt es auch in der App hinterlegen. Also wenn ihr es zwar auf dem Lesezeichen ändert, auf der App, aber nicht hinterlegt habt und wenn ihr dann Sachen über die App bestellt, dann sieht die Organisation eures Vertrauens da auch nichts davon. Wenn ihr das da aber einmal eintragt, ihr müsst es dann, glaube ich, einmal im Jahr bestätigen, ob ihr das immer noch an die Organisation geben wollt. Aber es ist einfach, ihr werdet, glaube ich, sogar aufgefordert, ihr müsst das nicht aktiv machen. Dann freut sich einfach am Ende zur Nahrungskette auch jemand, was euren Konsum angeht, was auch immer. Also beim nächsten Handy, das ihr kauft, gut, Handys kaufe ich jetzt nicht unbedingt bei Amazon, aber alles, was ihr kauft, gerade wie jetzt der Rasierer auch über Amazon, da geht von den 40 Ötzen, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, ein ganz kleiner Teil davon weg und ihr könnt euch besser fühlen, weil ihr habt was Gutes gemacht, habt richtig Punkte gesammelt, bei welcher Religion auch immer ihr seid. Ich glaube, bei jeder Religion sammelt man Punkte. Genau. Dann sehe ich unten die Zeit weiterlaufen und ich würde sagen, ich bin selber begeistert, wie schnell die Zeit dann doch rumging. Es waren ein paar Pausen drin. Es war vielleicht ein bisschen ungewohnt, vielleicht hat man es gemerkt an meiner Stimme, dass sie vielleicht ein bisschen aufgeregt war, weil die jetzt was machen musste, was sie vorher noch nie gemacht hat. Aber wir sind durchgekommen und jetzt muss blöderweise auch ich die Abmoderation machen, was mir immer nicht so gut so leicht fällt, aber checkt den Status in Instagram, da kommen die ganzen Sachen, wo ich jetzt, ich glaube, es waren 3 Sachen, die kommen. Hört euch nochmal das Album an. Und ansonsten macht es euch gemütlich, wie auch in allen anderen Folgen schon bereits gesagt. Ich denke, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr es euch ja automatisch ein bisschen gemütlich gemacht. Oder macht zumindest was euch gefällt. Manche machen es beim Autofahren, aber dann habt ihr wenigstens eine schöne Autofahrt. Manche setzen sich hin aufs Sofa. Manche hören es bei der Hausarbeit, habe ich schon mitbekommen. Ich höre es selber immer gern, wenn ich irgendwie von A nach B laufe, auch beim Autofahren, auch beim Radfahren. Genau, ihr habt, weil es jetzt am Ende kommt, wahrscheinlich schon die schöne Zeit gehabt. Ansonsten Wünsche ich euch, oder wir, ich spreche mal von uns beiden, wünschen wir euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Genießt die Zeit und seid auch gespannt, wenn es dann hoffentlich nächste Woche wieder mit uns beiden weitergeht. Ciao, ciao.